Vom Sprengen der Fesseln, 50 Jahre Art Ensemble auf Chicago, eine Sendung von Karl Lippeck aus. Wir tragen unsere Erfahrungen mit dem Art Ensemble in unsere jeweiligen Bands. Und was wir damit erzielen, fließt zurück ins Art Ensemble, was ein kontinuierliches Wachstum garantiert. So beschrieb einmal der Trompeter Lester Bowie das Prozedere. In diesem Jazz-Special zum 50-jährigen Bestehen der Gruppe richten wir den Fokus auf das legendäre Quartett, aus dem 1970 mit dem Drummer Don Moyer ein Quintett wurde. I'd just like to introduce the Art Ensemble of Chicago, representing the Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago. I'd like to introduce the performers, Joseph Jarman, Malachi Favors, Lester Bowie, Donald Moyer, Roscoe Mitchell. Das Art Ensemble of Chicago verblüffte sein Publikum durch einen permanenten Stilwechsel seiner improvisierten Kammermusik, wie ihr Produzent Manfred Eicher sie einmal nannte. Permanent mutierte dieser Sound und wir werden dem in der folgenden Stunde folgen. Willkommen zum Jazz-Special auf NDR Info. Widmen möchte ich diese Sendung dem im Januar 2019 verstorbenen Saxophonisten und Poeten Joseph Jarman. Er beschrieb die Gruppe einmal so. Malachi sieht aus wie ein afrikanisch-ägyptischer Schamane. Seine Persona, die Musik und sein ganzer Stil vermitteln das. Don Moy stand mir in einer afrikanischen Tradition. Mich zog es mehr ins Zeitgenössische. Ich war nach Osten hin orientiert. Roscoe war mir der Mainstream-Schamane der Großstadt, der heilende Kräfte einbrachte. Lester war immer der Forscher. Eine Zeit lang trug er Klamotten wie ein Koch, was wiederum mit heilenden Aspekten verknüpft war, für Energie und Nahrung sorgend. Dann begab er sich gedanklich ins Experimentallabor eines Arztes. Diese ganze schwarze Vorstellungswelt spiegelte unser Bühnenaufzug wider. Gemeinsam repräsentierten wir drei das pantheistische Element aus Afrika und Asien. Every day is a perfect day. Every moment a perfect moment. Every second a perfect second. We can see complete darkness simply by closing our eyes. We can see complete light by truly opening our eyes. mochte ihre Musik auch sehr spontan wirken. So wurde in der Gruppe doch viel geprobt, im Allgemeinen ab der Uhrzeit, in der die Performance stattfinden würde. Dann begannen sie ihr Konzert häufig mit einem Percussionstück aus Afrika. Darauf konnte eine theatralische Szene folgen oder eine längere Komposition von Roscoe Mitchell, manchmal halsbrecherisch schnell gespielt. Es wurde uns klar, dass wir eine unverzichtbare Sache gemeinsam hatten. Und das war der Geist des Forschens. Die fünf Musiker aus Chicago hatten hunderte von Instrumenten auf der Bühne. Bisweilen rezitierten sie Gedichte. Drei von ihnen waren geschminkt und trugen afrikanische Kleidung. Ihr Trompeter, Lester Bowie, oft einen weißen Arztkittel. Und einer ihrer beiden Saxophonisten, Roscoe Mitchell, war gekleidet wie der Mann von der Straße. Joseph Jarman. Wir benutzen Gesichtsbemalung nicht als Kriegsbemalung, sondern anstelle von Masken. In allen Kulturen jeder Ethnie geschieht das, um die Persönlichkeit des Aufführenden als Teil der Gesellschaft einzustufen. Masken und Kostüme sind universelle Ausdrucksformen und archetypische Symbole. Sie verkörperten hundertprozentig, was Lester Bowie einmal als ihr Motto ausgab: Serious Fun. Die Anfänge des Art Ensembles reichen in das Jahr 1965 zurück, als sich das Musikerkollektiv bildete, aus dem diese Gruppe hervorging. AACM, das stand für Association for the Advancement of Creative Musicians. Ende der 1960er Jahre verließ das Art Ensemble Chicago und ließ sich in der Nähe von Paris nieder. Getreu der kollektiven Konzeption war jeder Musiker Improvisator und Komponist. Jeder konnte seinen eigenen Weg gehen, wurde aber in seiner Kreativität von der Gruppe unterstützt und bestärkt. Man spielte vor allem eigene Stücke. Es war ein permanentes Experiment, ein Hybrid, der ständig wuchs und sich veränderte. Happening, Klangcollage, Musik, Theater, Lyrik. Keine Performance der fünf Musiker glich der anderen. Sie hielten sich alle Wege offen. Kooperation, Kollaboration und Autonomie. Dazu gehörte auch das Entwickeln neuer Formen von Probenarbeit. Nach ihrem Militärdienst waren Malachi Favors, Roscoe Mitchell und Joseph Jarman in den 50er Jahren nach Chicago zurückgekehrt. Mitchell und Jarman traten der Experimental Band des Pianisten Muhal Richard Abrahams bei. Doch es gab kaum Jobs an der South Side von Chicago. 1965 gründeten Abrahams und drei Kollegen das AACM-Kollektiv, dem die beiden jungen Saxophonisten Jarman und Mitchell sowie der Bassist Malachi Favors beitraten. Ein Jahr später kam aus St. Louis der Trompeter Lester Bowie hinzu. Roscoe Mitchell nannte für ein Mitternachtskonzert im selben Jahr eine seiner Gruppen erstmals The Art Ensemble. Daraus wurde dann drei Jahre später die uns heute bekannte Gruppe. Thank you. Im Sommer 1969 trat das Ensemble mit großem Erfolg in Paris auf, in einer politisch und sozial aufgewühlten Zeit. Sie erhielten sofort weitere Einladungen in Europa, bekamen Plattenverträge und nahmen allein während ihrer Zeit in Frankreich 15 Alben auf. Ihre Gruppe wurde ein soziales Modell. Ihr Leben und ihre künstlerischen Tätigkeiten griffen eng ineinander. Sie entwickelten ihre Konzepte von intermedialer Performance. Nachdem sie in vielen Ländern aufgetreten waren, kehrten sie im Frühjahr 71 nach Chicago zurück. Sie arbeiteten fortan gemeinsam oder getrennt, auch in etlichen anderen Bands. Diese Erfahrungen flossen zurück in die Projekte des Art Ensemble of Chicago. In den 1980er Jahren war die Gruppe populärer denn je, trotz oder vielleicht auch wegen ihrer Kompromisslosigkeit. Erfolgreich widerstanden sie den Versuchungen des Marktes und dem Mainstream, den Unkenrufen vom Tod des Jazz und den rückwärtsgerichteten Tendenzen eines Wynton Marsalis. Das etwa zeitgleich ebenfalls vor 50 Jahren gegründete Plattenlabel ECM Records in München trug mit 4 Alben des Art Ensembles entscheidend zum internationalen Erfolg der Gruppe bei. Mit einer monumentalen Box aus 21 CDs feierten unlängst ECM und das Art Ensemble ihr 50-jähriges Bestehen. Auf immer neuen Wegen wanderten ihre Klänge von Afrika über New Orleans nach Chicago und in die Welt hinaus, um wie die Gezeiten zurückzuströmen in ein imaginäres Afrika, getreu ihrem Motto Ancient to the Future. Thank you. 1999 starb der Trompeter Lester Bowie, eine Säule dieser Gruppe. 5 Jahre später verloren sie ihren Motor, den Bassisten Malachi Favors. Im letzten Monat kam die Meldung, der 81-jährige Saxophonist Joseph Jarman sei tot. Somit sind also nur noch 2 der 5 Akteure am Leben, Roscoe Mitchell und Don Moyer. Manfred Eicher legte im Büro seiner Plattenfirma in München oft People in Sorrow, eine LP des Art Ensemble of Chicago aus Paris, auf. Sein Partner Thomas Stöfsand war Ende 1977 in New York. Er traf das Art Ensemble und machte mit ihnen ein Handshake Agreement. Eine Verabredung ohne schriftlichen Vertrag. Im Mai 78 entstand in Ludwigsburg das erste ECM-Album Nice Guys mit dem berühmten Foto der Gruppe von Roberto Mazzotti auf dem Cover. Die Akteure. Malachi Favors, geboren 1927, war das älteste von 10 Kindern eines Baptistenpredigers aus Lexington, Mississippi, der dem Sohn einen alttestamentarischen Namen gab. Sein großes Interesse am Jazz, vor allem an der Musik Duke Ellingtons, brachte Malachi zum Kontrabass. Der Geist der Musik ist immer Teil meines Daseins gewesen. Aber erst gegen Ende meiner Teenagerzeit wurde ich wach für die Great Black Music. Joseph Jarman, geboren 1937 in Pine Bluff in Arkansas, war ein Einzelkind, das allein von der Mutter großgezogen wurde. Ich wurde mir der Musik schon bewusst, als ich im Wohnzimmer herumkrabbelte. Meine Mutter sang Gospel in der Kirche, mein Onkel erzählte mir von Lester Young, Charlie Parker. Meine Tante war verrückt auf Billy Eckstein und Paul Kinchett. Man nahm mich mit in die Nachtclubs, wo diese Leute alle auftraten. Jarman war während seiner Militärzeit in Augsburg stationiert. In dieser Zeit begann er Altsaxophon zu spielen und beteiligte sich an Jam-Sessions in Clubs der amerikanischen Armee in München und Frankfurt. Nach 3 Jahren als Soldat fühlte er jedoch, dass er unter, Zitat, emotionalen und psychologischen Problemen litt. Über ein Jahr konnte Joseph nicht sprechen, nachdem er versucht hatte, mit Alkohol und Drogen seine innere Blockade zu bekämpfen. In El Paso erlebte Jarman einen Bluesmusiker. Daraufhin begann er, Gedichte zu schreiben und sich für Buddhismus zu interessieren. Er studierte Philosophie, begab sich in psychiatrische Behandlung, machte wieder Musik und begann wieder zu sprechen. Roscoe Mitchell, geboren 1940 in Chicago als jüngstes von zwei Kindern einer sehr religiösen Familie. Roscoe war immer sehr nicht nur an Musik, sondern auch an Film und Malerei interessiert. Die Musik in der Kirche hatte anfangs den stärksten Einfluss auf mich. Er konnte in Chicago live vor der Tür im Washington Park die Musik hören, der seine Eltern zu Hause von Schallplatte lauschten. Roscoe wählte anfangs die Klarinette, dann Querflöte und wenig später auch das Baritonsaxophon. Das Instrument, das wirklich mein Interesse weckte, war dann das Altsaxophon. Auch Roscoe Mitchell verschlug es wie Joseph Jarman während seiner Militärzeit nach Westdeutschland, genauer nach Heidelberg. Dort nahm er Unterricht beim Klarinettisten der Heidelberger Sinfoniker. Im Club 54 jammte er mit Albert Mangelsdorf. Im französischen Orléans lernte er den Free-Jazz-Saxophonisten Albert Eiler kennen. Ich hatte davor schon Ornette Colemans Musik gehört, aber nur von Platten. Albert live zu erleben, wirkte wie eine Erleuchtung auf mich. Zurück in Chicago wurde Roscoe in Bands mit Jarman und Favors im Stadtteil Bronzeville aktiv. Joseph Jarman spielte in meinen Ohren immer sehr seltsam auf eine Bebop-ähnliche Art. Ich glaube, er war ein sehr guter Einfluss auf mich zu jener Zeit. Der junge Drummer Jack DeJohnette stellte Roscoe Mitchell dem Pianisten Muchal Richard Abrahams vor. Roscoe trat seiner Experimental-Band bei. Alsbald folgten ihm auch Jarman und der Saxophonist Henry Threadgill. Wenig später gründete Roscoe Mitchell sein erstes Quartett. Ihre erste Regel war, dass alle Kompositionen von den Musikern selbst stammen mussten. 1965 formierte sich dann, wie schon erwähnt, das AACM-Kollektiv, eine eingetragene Non-Profit-Selbsthilfeorganisation. Man vereinbarte, dass nur Afroamerikaner im AACM aktiv sein durften. Lester Bowie, Jahrgang 1941, geboren in Frederick, Maryland. Die Bowie-Familie war ungemein musikalisch. Etliche Angehörige waren in Brassbands aktiv. Lesters Vater wollte klassischer Trompeter werden, aber das war aussichtslos wegen seiner Hautfarbe. Stattdessen unterrichtete er zahllose junge Musiker, deren talentiertester der eigenen Familie angehörte. Ein Bruder Lesters ist der Posaunist Joseph Bowie, bekannt durch seine Gruppe Defunct. Mit 15 Jahren war Lester schon Profimusiker und begleitete Chuck Berry oder auch Sonny Boy Williamson. Die Helden des Trompeters hießen Charlie Parker und Miles Davis. Seine Frau, die Gospelsängerin Fontella Bass, landete einen großen Single-Hit, der der Familie das Überleben sicherte, und Lester kaufte sich einen Bentley. Sie hören den Jazz-Special auf NDR Info, heute mit einer Sendung zum 50-jährigen Bestehen des Art Ensemble of Chicago. Malachi Favors, der Bassist, brachte das Konzept von kleinen Instrumenten in die Gruppe. Kleine Percussion und andere unkonventionelle Klangerzeuger. Roscoe Mitchell animierte die Mitspieler, Sie sollten jeden Sound einbringen können, alles, was sie im jeweiligen Moment hörten. Bald waren alle in der Band Multi-Instrumentalisten geworden. Das Art Ensemble pflegte Kontakte zur progressiven Rockszene mit Bands wie The Electric Flag und The Paul Butterfield Blues Band. Bei letzterer stieg ihr Drummer Philip Wilson ein. Vor allem wollten sie den Bedürfnissen und Zielen des schwarzen Amerikas nützlich sein. Malachi Favors, der eine Performance von Les Ballets Africains erlebt hatte, begann daraufhin sein Gesicht zu bemalen. Joseph Jarman folgte seinem Beispiel, was den Ritualcharakter der Shows unterstrich. Jarman kooperierte auch mit dem Komponisten John Cage. Lester Bowie wurde der zweite Präsident des AACM-Kollektivs mit inzwischen über 40 Musikern. Man suchte unermüdlich nach Jobs für die Gruppe. In den USA jedoch konnten sie nur viermal pro Jahr Konzerte geben. Malachi wollte nicht für den Rest seines Lebens Bass in der Hotelbar eines Holiday Inn zupfen, wie er das bis dahin immer tat. Tag und Nacht hatten sie geprobt und etwas ganz Besonderes entwickelt, einen eigenen Sound, eine eigene, völlig unkonventionelle Musiksprache. Das jedoch zu zeigen, schien in den USA damals unmöglich. Das für moderne Kunst viel offenere Paris und andere europäische Metropolen hatten Bowies Interesse geweckt. Don Cherry, Ornette Coleman oder auch Steve Lacy hatten schon 1965 mit großem Erfolg in Paris konzertiert. Um die beiden Drummer Steve McCall und Claude Delclos waren die Ideen des Free Jazz in der Seine-Metropole eingedrungen bzw. auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Schlagzeuger Claude Delclos aus Paris hatte brieflich Kontakt zum AACM aufgenommen. Als künstlerischer Leiter des kleinen Plattenlabels Beak, BYG, hatte Claude Carte Blanche bekommen. Er konnte machen, was er wollte. Zudem hatte er die heute legendäre Zeitschrift Aktuell mitgegründet, die über die neue Musik berichtete. Lester Bowie verkaufte sein ganzes Hab und Gut und gab seinen Mitspielern Kredite, was dem Art Ensemble den Umzug nach Paris ermöglichte. Im Mai 1969 bestiegen sie die SS United States und fuhren über den großen Teich von New York nach Le Havre mit einem Hund, einem VW-Bus, der gehörte Malachi Favors, mit Lester Bowies BSA Thunderbolt Motorrad und mehreren hundert Musikinstrumenten, die zusammen über 2 Tonnen wogen. Thank you. In Paris traten sie im Club Le Chat qui Pêche in der Rue de la Huchette auf. Sie freundeten sich mit Artie Shepp und Sonny Murray an, die in Paris schon Wurzeln geschlagen hatten, sowie mit südafrikanischen Exilanten und französischen Avantgarde-Musikern. Free Jazz gab es auch viel im American Center am Boulevard Raspail zu hören und im Théâtre du Lucernaire im 6. Arrondissement. Roscoe Mitchell sagte: Wir wurden mit offenen Armen empfangen, als die Leute endlich unsere Musik zu hören bekamen. Nicht viele Leute machten das, was wir taten, als wir 1969 in Europa waren. Sie machten Aufnahmen mit der radikalen Chansonsängerin Brigitte Fontaine für ihr Album Comme à la Radio. Der Titelsong wurde ein Longseller des französischen Underground. Vom Art Ensemble stammt auch die Musik zu dem Film L'Estance à Sophie mit Bernadette Lafont in der Hauptrolle. Vor allem nahmen sie für Pathé das epochale Album People in Sorrow auf. 20.000 Besucher erlebten im Oktober 1969 das Art Ensemble of Chicago beim Amouji Festival. Auf einer Kuhwiese an der französisch-belgischen Grenze mit Frank Zappa als Conferencier, in einem Programm mit The Soft Machine, The Nice, Pink Floyd, Captain Beefheart and His Magic Band und vielen anderen. Obwohl ihre Musik immer wieder mit den Black Panthers und anderen radikalen Strömungen in Verbindung gebracht wurde, erklärten Jarman und Bowie, es gehe ihnen nur um Musik. Im Dezember 1969 reisten sie nach Baden-Baden zum Free Jazz Meeting des Südwestfunks unter der Leitung von Joachim Ernst Behrendt. Als ungeladener Beobachter war auch Don Moyer dort, ihr späterer Drummer. 1971 beschloss die Gruppe, zurück in die USA zu reisen. Es gab Anzeichen, dass sich die Jobsituation in den Vereinigten Staaten verbessern würde. Sie hörten den Jazz-Special auf NDR Info heute vom Sprengen der Fesseln. 50 Jahre Art Ensemble of Chicago. Für Ihr Interesse bedankt sich Karl Lippegaus.